2. Radiowissen. Agave Americana. Agave Brunea. Agave Tequilana. Agave Gutate. Agave Diformis. Agave Aurea. Agave Cerulata. Agave Aplanata. Mal dunkelgrün glänzend, mal bläulich schimmernd. Über 200 verschiedene Agavenarten gibt es, von denen heute viele als Zierpflanzen auf unseren Balkonen stehen. Doch eine gebürtige Europäerin ist die Pflanze nicht. Dr. Ehrentraut Bayer, leitende Sammlungsdirektorin des Botanischen Gartens München-Nymphenburg. Die Gattung Agave kommt ursprünglich nur in Amerika vor, und zwar hat sie ein Verbreitungsgebiet, das reicht vom Süden der Vereinigten Staaten von Amerika bis hinunter in das Nordende von Südamerika, nach Kolumbien zum Beispiel. Und das Hauptverbreitungsgebiet, also die meisten Arten, finden sich in Mexiko. Dort wächst die Agave vor allem in den Bundesstaaten Hidalgo, Puebla und Oaxaca, die alle drei klimatisch von starker oder zumindest jahreszeitlicher Trockenheit geprägt sind. Doch die Wüstenpflanze ist eine Überlebenskünstlerin, die sich im Laufe der Zeit an Wasserknappheit, Hitze und Wind gut angepasst hat. Mitte des 16. Jahrhunderts begann die Reise der Agaven. In Europa interessierte man sich zu dieser Zeit sehr für exotische Pflanzen und transportierte die Agave schon bald auf Schiffen von der neuen in die alte Welt. Die Pflanze überstand den wochenlangen Seeweg sehr gut, weil sie Ableger bilden kann, die, ebenso wie ihr leichter Samen, lange haltbar sind. Zunächst gelangten vor allem Exemplare der Agave Americana nach Europa, die sich schon bald im Mittelmeerraum auszubreiten begannen und deren Nachkommen noch heute verwildert an der spanischen und italienischen Küste wachsen. In den europäischen Fürstenhäusern kam die dekorative und langlebige Agave schnell in Mode und schmückte vielerorts die prunkvollen Gartenanlagen. Da die Pflanze nicht winterhart ist, wurde sie im kühleren Mitteleuropa in Kübel gepflanzt und sie überwintert in Orangerien und Gewächshäusern. Auch in den botanischen Gärten konnte man sie bewundern. Man weiß von der ersten Agave vom Botanischen Garten in Padua. Und zwar hat es Joachim Camerarius, ein deutscher Arzt und Botaniker, berichtet, der durch die Gegend gereist ist und eben alle neuen Pflanzen studiert hat. Und wenig später hatte Camerarius auch so eine Agave in seinem Garten in Nürnberg, und zwar 1588. Allerdings wurde die Agave zunächst für eine aus Amerika stammende Aloe gehalten und dementsprechend als Aloe Americana beschrieben. So zum Beispiel im Hortus Aestetensis von 1613. In diesem bekannten botanischen Werk sieht man auf vielen Abbildungen den berühmten Garten des Renaissance-Bischofs von Eichstätt. Unter dem Namen Aloe findet sich dort auch eine Agave. Grund für diese aus heutiger Sicht falsche Bezeichnung: erst 1748 trennte der schwedische Botaniker Karl von Linné in seiner Beschreibung der Pflanzen des Botanischen Gartens Uppsala die Aloen von den Agaven ab. Doch bis heute fällt es Nicht-Botanikern ziemlich schwer, die beiden Pflanzen voneinander zu unterscheiden. Ehrentraut Bayer. Agaven und Aloen werden eigentlich gern verwechselt, weil sie auf den ersten Blick so ähnlich aussehen. Es ist eine Blattrosette mit spitz zulaufenden Blättern, die am Rand möglicherweise auch noch so etwas dornig gezähnt sind. Besonders wenn sie nicht blühen, kann man sie auf den ersten Blick wirklich sehr leicht verwechseln. Wenn man jetzt die Blätter etwas näher anschaut, so ist es so bei den meisten Agaven, dass das Blatt sich nicht biegen lässt. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber bei den meisten Agaven ist das Blatt sehr steif. Und dieser Enddorn an den Agavenblättern ist auch sehr typisch. Das gibt es bei den Aloen eigentlich so gut wie nicht. Wenn man jetzt von diesen Fasern, die das Blatt bei den Agaven durchlaufen, etwas näher die Struktur anschaut, das mit Aloe vergleicht, dann merkt man, die Aloen, die sind innen eigentlich eher weich. Aus einer Aloe kann ich keine Faser gewinnen, ja, sondern da gewinne ich ein Gel draus oder einen Saft. Ehrentraut Bayer legt ein kleines Agavenblatt und ein ziemlich großes Aloeblatt auf den Tisch und nimmt ein Brotmesser in die Hand. Ich würde Ihnen das jetzt gerne mal vorführen hier. Ich schneide jetzt erstmal das Agavenblatt. Also ich habe hier ein sehr scharfes Messer. Wenn ich das Agavenblatt schneide, tue ich mich da durchaus etwas schwer, es durchzuschneiden. Ja? Also das ist nicht so einfach, das durchzuschneiden. Und jetzt nehme ich dieses große Aloenblatt, das wirklich sehr ähnlich aussieht, und schneide das. Und zack, bin ich durch. Botanisch gesehen gehören die Agaven zur Gruppe der einkeimblättrigen Pflanzen. Das heißt, aus dem Samen wächst ein Spross mit nur einem Keimblatt. Dieser Pflanzentyp bildet ein weit verzweigtes, fasriges Wurzelsystem, das sich unter der Bodenoberfläche ausbreitet. Damit kann die Wüstenpflanze das Bodenwasser gut erreichen und ist gleichzeitig sehr fest im Grund verankert. Früher bildeten die Agaven eine eigene Pflanzenfamilie, die Agavaceae. Sie wurden aber im Zuge von neueren molekularen Untersuchungen mit anderen Pflanzenfamilien unter der Familie der Asparagaceae, der Spargelgewächse, zusammengefasst und bilden dort die Unterfamilie der Agavoideae. Tatsächlich ähnelt der Blütenstängel, der sich aus der Blattrosette heraus entwickelt, ein wenig an eine Spargelstange, die aus der Erde sprießt. Agave, die häufig auch Agaue geschrieben wird, ist in der griechischen Mythologie der Name einer Tochter von Kadmos, dem König von Theben, und der Göttin Harmonia. Der Name Agave leitet sich von dem griechischen Wort Agavos für edel, erhaben oder prachtvoll ab. Ihr Name ist Programm, denn eine blühende Agave bietet wirklich einen prächtigen Anblick. Deshalb ist es auch nicht überraschend, dass die ersten blühenden Pflanzen als Sensation galten und mit Druckschriften, Abbildungen und Münzprägungen gewürdigt wurden. 1712 bot sich im königlich-preußischen Lustgarten von Köpenick die Gelegenheit, dieses Schauspiel mitzuerleben. Dort blühte eine 44 Jahre alte Agave in 9 Metern Höhe und lockte die Besucher an. Täglich fuhren bis zu 50 Kutschen vor. Und sogar der russische Zar Peter der Große soll sie sich angesehen haben. Weil man früher davon ausging, dass eine Agave erst nach 100 Jahren Blüten ausbildet, wurde sie oft Century Plant, Jahrhundertpflanze, genannt. Ein Jahrhundert lang muss man zwar nicht warten, doch mehrere Jahrzehnte können durchaus vergehen, bis es zur Ausbildung des Blütenstands kommt. Dieser ist dann aber gewaltig. Der Stiel oder Pfahl, an dessen Ende eine verzweigte Blüte wächst, kann bis zu 12 Meter hoch werden und zählt zu den größten im Pflanzenreich. Zur Seltenheit der Blüte und ihrer oft außergewöhnlichen Größe kommt noch eine weitere Besonderheit hinzu. Die Agave blüht nur ein einziges Mal in ihrem Leben, etwa 4 Wochen lang. Ehrentraut Bayer? Ein Fachwort dafür, dass diese Pflanzen, diese Agaven, nur einmal blühen. Also es sind praktisch mehrjährige Pflanzen, weil sie über viele Jahre wachsen und nur Blätter bilden. Und sie blühen aber nur einmal und es bezeichnet man als Hapaxanth. Und danach geht die Pflanze eben ein. Im Gegensatz zu hapaxanten Pflanzen blühen ausdauernde oder polarkante Pflanzen mehrmals in ihrem Lebenszyklus. Im Fall der Agave ist das Ende jedoch nicht ganz so dramatisch. Die Mutterrosette stirbt zwar ab, sie lebt aber sowohl in den Ablegern, den sogenannten Tochterrosetten, weiter, als auch in den flachen Samen, die zu Tausenden in den schwarzen Fruchtkapseln enthalten sind. Auch die Blätter der Agave sind langlebig. Sie können bis zu 8 Jahre alt werden und eine Länge von bis zu 2 Metern erreichen. Ihre Farbpalette reicht von Blau über Grün bis hin zu Kupferfarben. Die Blattränder sind wellig und mit Zähnen besetzt. Am Blattende sitzt ein spitzer Dorn. Beide Waffen dienen dazu, Fressfeinde der Pflanze abzuwehren. Wenn man sich ein Agavenblatt genauer ansieht, dann erkennt man darauf einen Abdruck. Diese charakteristische Zeichnung entsteht dadurch, dass die inneren Blätter eng wie ein Kegel übereinander liegen und sich der Rand des oberen Blatts immer auf das untere abdrückt. Bei den allermeisten Agavenarten sind die Blätter sukkulent, also saftreich. Die Bezeichnung leitet sich ab vom lateinischen Wort succulentus. Sie sind damit gut angepasst an trockene Klimazonen. Die Agave speichert in den Blättern, in einem schwammigen Gewebe speichert sie Wasser. Wenn es trockener wird, dann schrumpfen die Blätter ein bisschen und wenn es eben wieder feuchter ist, dann können die wieder Wasser aufnehmen in diesem schwammigen Gewebe. Sie haben eine relativ derbe Haut und haben darüber nochmal so eine Art von Wachsschicht und das dient dazu, um die Verdunstung zu verringern. Und dann haben sie ja diesen rosettigen Wuchs. Also und so eine Blattrosette hat in sich schon mal eine Art von Mikroklima. Also da ist es weniger trocken als in der Umgebung. Und dadurch, dass die Blätter so schraubig angeordnet sind, wenn es regnet, leiten die praktisch das Regenwasser zu dem Stamm. Die Agave hat 6 Blütenblätter, die über dem Fruchtknoten wachsen und meistens in einem gedeckten Grün, Gelb oder Braun gefärbt sind. Mehr Farbaufwand ist auch nicht notwendig. Denn die Bestäubung der Blüten erfolgt durch Fledermäuse. Da diese Tiere in der Nacht unterwegs sind und sich mit Hilfe von Ultraschall orientieren, spielt die Blütenfarbe keine Rolle für sie. Die hochfliegenden Säugetiere werden von der Agave angelockt, weil deren Blüten auf hohen Trägern sitzen, ihnen quasi entgegenkommen und zusätzlich auch noch einen süßlich-fauligen Geruch verströmen. Passenderweise sind die beweglichen Staubbeutel der Agave während der Nacht geöffnet. Dadurch können die Fledermäuse den üppigen Nektar der Pflanze gut aufsaugen und verteilen den Pollen, der an ihrem Körper haften bleibt, weiter von Blüte zu Blüte. Manche Fledermäuse wandern über hunderte von Kilometern und verbinden so die bestäubten Pflanzen in sehr unterschiedlichen Regionen miteinander. Diese ideale Beziehung zwischen Agave und Fledermaus existiert schon seit Tausenden von Jahren. Und auch der Mensch kam früh mit der Pflanze in Berührung. Die Beziehung Mensch-Agave ist wahrscheinlich schon so alt wie die menschliche Erstbesiedlung der Region, in denen die Agave vorkommt. Und da ist eine zeitliche Tiefe von sicherlich 15.000 Jahren. Und als Menschen diese Gegenden erst besiedelt haben, haben sie natürlich alle Ressourcen, die ihnen dort zur Verfügung standen, zu nutzen begonnen. Sagt Henry Kammler vom Institut für Ethnologie der Ludwig-Maximilians-Universität München, der sich mit den indigenen Kulturen des amerikanischen Kontinents beschäftigt. Von Anfang an benutzten die Ureinwohner Mexikos die Agave für ihre rituellen Handlungen. Vor allem der Agavenstachel hatte eine wichtige Bedeutung. Und zwar im Rahmen der Opferkultur in diesen dann staatenbildenden Gesellschaften, wo die Eliten, Priester und Adlige regelmäßig ihr eigenes Blut opfern mussten, um die Welt am Laufen zu halten. Das heißt, in regelmäßigen Abständen wurden gut durchblutete Körperteile mit Agavenstacheln durchstochen, Ohrläppchen, Zungenspitze. Eine Form der Selbstkasteiung war, sich durch die Zunge eine Schnur durchzuführen, in die Agavenstacheln eingewirkt waren, sodass besonders viel Blut zu fließen begann, das man dann den Göttern opferte. Neben der Opferkultur diente der Agavenstachel aber immer auch zu ganz profanen Zwecken. Aus ihm wurden Akupunkturnadeln oder einfache Nadeln zum Nähen und Ahlen zum Stechen von Löchern hergestellt. Noch bis in die jüngste Vergangenheit hinein waren solche Werkzeuge in Mexiko in Gebrauch. Auch das Agavenblatt fand Verwendung im Alltag. Man zog die oberste durchsichtige Hautschicht, die Cuticula, ab und erhielt so ein Transparentpapier, das als Schreibmaterial für Bilderhandschriften oder auch als Einwickelpapier benutzt wurde. Vor allem die Fasern des Blattes wurden und werden bis heute intensiv genutzt. Sie durchziehen das Agavenblatt in Längsrichtung und sind je nach Art feiner oder gröber ausgebildet. Aus ihnen wurden schon sehr früh Schnüre oder Seile hergestellt. Heute werden vor allem die längeren Fasern der Sisal-Agave, Agave sisalana, zur Produktion von Seilen benutzt. Sie sind wasserunempfindlich und lange haltbar und daher für den Einsatz auf Schiffen gut geeignet. Die kürzeren Fasern von anderen Agavenarten werden für Matten, Pinsel oder Bürsten verwendet. In jüngster Zeit wird die Faser auch als Matratzenfüllstoff und Poliermittel weiterverarbeitet. Von Beginn an hatte die Agave eine Doppelfunktion. Zum einen fertigte man aus den Pflanzenteilen die verschiedensten Gebrauchsgegenstände an, zum anderen war die Pflanze aber auch eine direkte Nahrungsquelle für Tier und Mensch. Ihre Blätter wurden gesammelt und als Viehfutter verwendet. Die Blüten und Knospen standen als Gemüse auf dem menschlichen Speiseplan. Für die Zubereitung wurde eine Grube ausgehoben und mit Steinen ausgelegt. Diese erhitzte man mit Feuer, legte die Agavenstrünke darauf aus, deckte sie mit Blättern ab und schmorte sie. Nach 2 Tagen schmeckten die Strünke angenehm süß und konnten entweder sofort gegessen oder einige Zeit als Vorrat aufbewahrt werden. Auch die stärkehaltigen Blätter waren als Lebensmittel geschätzt. Sie wurden über dem Feuer geröstet oder gekocht, bis sich ihre Stärke in Zucker verwandelt hatte und sie ebenfalls süß schmeckten. Bis heute kommt das Agavenblatt in der mexikanischen Küche zum Einsatz. Vor allem seine oberste Hautschicht eignet sich gut als eine Art Tasche. Und zwar für eine besondere Zubereitungsweise von gedünstetem Fleisch, in denen man Fleischstreifen bevorzugt vom Schaf, aber auch vom Rind, in dieses Agavenpapier einpackt und dann in einem großen Behälter dünstet. Und das ist auf mexikanischen Wochenmärkten ein sehr begehrtes Straßenessen, die sogenannten Michiotes. Allerdings sind nicht alle Agavenarten zum Verzehr geeignet. Einige enthalten unangenehm schmeckende oder sogar giftige Stoffe, sogenannte Saponine, von lateinisch sapo für Seife. Sie dienen den Pflanzen wahrscheinlich als Abwehrstoffe gegen Pilzbefall oder Insektenfraß. Saponine können einer Ziege das Leben kosten. Doch für die Ureinwohner hatten sie eine sehr willkommene Wirkung. Wenn man den Saft aus saponinhaltigen Agavenblättern mit Wasser vermischte und ihn aufrührte, erhielt man einen Schaum, der wie Seife als Waschmittel verwendet werden konnte. Heute weiß man, dass Saponine für den Menschen noch einen weiteren Nutzen haben können. Ihre molekulare Struktur verhindert eine zu starke Aufnahme von Cholesterin aus dem Darmtrakt ins Blut und senkt so auf natürliche Weise einen erhöhten Cholesterin-Blutspiegel. Auch die Verarbeitung des Agavensafts hat eine lange Tradition. Man kappte den jungen, austreibenden Blütenstand und erhielt mehrere Monate lang täglich bis zu 1,5 Liter süßen Pflanzensaft. Der Zuckeranteil im Saft ist so hoch, weil er eigentlich dafür bestimmt ist, den Blütenstand zu ernähren. In der indigenen Bevölkerung wurde der Saft als Aquamiel, als Honigwasser, bezeichnet. Eingedickter Aquamiel, bei uns heute als Agavendicksaft bekannt, ist ein verbreitetes Süßungsmittel, das gerne als veganer Ersatz für Honig verwendet wird. Er besteht zu 90% aus Fructose, also Fruchtzucker, und kann bei übermäßigem Genuss zu Unverträglichkeiten, wie zum Beispiel Durchfall, führen. Wie man aus dem süßen Saft Alkohol gewinnt, war auch bei den indigenen mexikanischen Ureinwohnern kein Geheimnis. Der Ethnologe Henry Kammler. Dieser Saft wurde schon seit sehr langer Zeit extrahiert aus den Pflanzen. Und nicht nur, dass er schön süß ist, sondern er ließ sich auch leicht vergären. Aus diesem Agavensaft wurde dann durch Fermentierung ein leicht alkoholisches Getränk gewonnen, das ganz entfernt vielleicht an Weißbier erinnert, weil es so ein bisschen sämig ist. Es hat so eine starke Viskosität, zieht also Fäden, ist schaumig, ein bisschen trüb und schmeckt ein bisschen säuerlich. Und je nach Fermentierungsgrad ist es sehr leicht alkoholisch, also wie der süddeutsche Most oder Federweißer. Und hat dann im Verlauf der Fermentierung mehr Alkoholgehalt, also bis zu 5 oder 6%. Ist dann schon vergleichbar mit Bier. Dieses Getränk heißt in Mittelamerika und Mexiko Pulque. Der Name stammt aus einer karibischen Indianersprache. Der Genuss des Getränks wurde in den indigenen Kulturen stark reglementiert und erfolgte nach genauen Ritualen. Nur bestimmte Personengruppen, etwa alte Menschen oder Priester, durften Pulque zu bestimmten Zeiten trinken. Bei den Azteken war eine Göttin mit Namen Mayahuel speziell dem Pulque geweiht. Alte Abbildungen zeigen, wie sie aus einer Agave herauswächst und eine Art Blütenstand auf dem Kopf trägt. Früher gab es sogar einen eigenen Berufsstand, den Pulquero, der die Agaven anzapfte, den Saft sammelte und dann zu den weiterverarbeitenden Destillen brachte. Im Lauf der Zeit wurde Pulque zu einem mexikanischen Nationalgetränk und bis ins 20. Jahrhundert hinein viel getrunken. Im 21. Jahrhundert ging der Konsum des Getränks dann stark zurück, sodass heute nur noch geringe Mengen produziert werden. Außerhalb von Mexiko ist Pulque kaum erhältlich, weil er schnell verdirbt und deshalb nicht lager- oder transportfähig ist. Praktisch weltweit bekannt ist dagegen ein anderes alkoholisches Agavengetränk, der Tequila-Schnaps. Namensgeberin für diesen Exportschlager ist die mexikanische Stadt Tequila im Bundesstaat Jalisco. Bereits im 16. Jahrhundert begannen die spanischen Eroberer mit der Herstellung von Branntwein. Im Gegensatz zu der indigenen Bevölkerung kannten die Europäer das Verfahren der Destillation, an dem sich über die Jahrhunderte hinweg im Prinzip nicht allzu viel verändert hat, bereits aus ihrer Heimat, wo sie es ihrerseits von den Arabern übernommen hatten. Ehrentraut Bayer. Für die Zubereitung von dem Tequila wird heutzutage es so gemacht, dass man praktisch die Rosetten, also die Köpfe heißt es immer, Cabezas, dass man die nimmt, da schlägt man wohl die Blattspitzen ab, sodass es eben so ein kugeliges Gebilde wird. Und das wird in die Destillen gebracht. Und die wiegen zum Teil 25 bis 50 Kilogramm, diese Köpfe. Und die werden dann unter Dampfentwicklung werden die gegart, werden die gekocht, und zwar 30 bis 48 Stunden. Und dann verwandelt sich die Stärke, die in den Blattbasen sitzt, die verwandelt sich in Zucker. Und dann wird das Ganze zerkleinert, also mazeriert, und dann wird es fermentieren gelassen und dann entsteht der Alkohol. Und dieser alkoholische Saft, der wird dann abgepresst und die ganzen restlichen Pflanzenbestandteile, die werden eben dann rausgefiltert. Dann kann man das brennen und dann gewinnt man so Tequila. Es gibt sogar eine eigene Agave, die blaue Agave Tequilana, die im mexikanischen Hochland ausschließlich kultiviert wird, um das Rohmaterial für den Tequila zu erhalten. Eine andere Variante des Agavenschnaps, die auch als Vater des Tequila bezeichnet wird, ist der Mezcal. Das hochprozentige Getränk wird hauptsächlich in der Nähe von Oaxaca de Juárez, der Hauptstadt des Bundesstaates Oaxaca, produziert. Je nach Sorte schmeckt es mal rauchig, mal harzig oder fruchtig. Und wahre Kenner werden vielleicht noch eine ganz andere Geschmacksnote wahrnehmen. Henry Kammler. Natürlich wohnen in vielen Agavenarten Raupen von Schmetterlingen, die dort ihre Eier ablegen. Und diese Schmetterlingsraupen oder Larven, die da in den Agaven sich fanden, wurden ganz gern auch verspeist. Und als Marketingtrick ist es sicherlich auch dem einen oder der anderen aufgefallen, dass Mezcalbrennereien in ihren Mezcal eine solche Schmetterlingsraupe hineintun als Zeichen der guten Qualität. Seit Tausenden von Jahren nutzt der Mensch die Agave als vielseitige Nahrungs- und Rohstoffquelle. Und er wird sicher auch in der Zukunft nicht auf sie verzichten wollen. Und auch als Zierpflanze wird die pflegeleichte Agave uns wohl weiter erfreuen. Und mit etwas Glück sogar einmal prachtvoll blühen. Sie hörten die Agave, eine edle Wüstenpflanze. Von Sabine Kienhöfer. Regie Sabine Kienhöfer, Technik Ursula Kirstein. Es sprachen Ruth Geiersberger und Christian Baumann, eine Sendung von Radio Wissen.